Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Möge das für uns alle ein schönes Jahr 2009 werden. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Bei uns geht's jetzt wieder los in eine neue Runde. Und was machen wir anders oder was wollte ich euch jetzt am Anfang noch sagen? Erstmal gibt's eine kleine Änderung. Die kleine Änderung bedeutet, dass wir nur einmal in der Woche demnächst ein Thema haben, nämlich immer mittwochs, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dann gibt es eine große Neuigkeit, nämlich unsere große Fan-Page www.nachtlager.de hat einen Relaunch gemacht. Das heißt, da ist alles ganz neu und interessant und da kann man auch ein Thema abstimmen, was wir hier demnächst mal wieder machen sollen. Also wenn euch das interessiert, klickt mal rein, www.nachtlager.de. So, und dann möchte ich mich bei euch allen für die viele, viele, viele Post und die vielen Mails bedanken. Die Mails zum Geburtstag, ich hatte ja am 21. Geburtstag, die Mails zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Das hat mich wie immer sehr, sehr gefreut. Und bitte euch aber um Verständnis, dass ich nicht persönlich auf jeden einzelnen Gruß reagieren kann und schreiben kann. Ich sag's einfach jetzt mal hier so in die Kamera und ins Mikrofon. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr nett von euch. So, heute Montag, wie immer freie Runde und dann soll es gleich losgehen. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Matthias. Matthias ist 25. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, Domian. Matthias. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Ja. Aber was geht's denn? Es geht um meinen Säugling, der ist jetzt 3 Jahre alt. Ja. Drei Wochen. 3 Wochen? 3 Wochen alt. Ja. Und ich bin gestern von zu Hause ausgezogen, beziehungsweise ich habe die Polizei gerufen. Du bist von zu Hause ausgezogen? Genau. Mit dem Säugling? Nein, ohne den Säugling. Ja. Weil meine Freundin hat randaliert zu Hause. Sie also ihre Hormone spielen immer verrückt. Mhm. Und ich denke mal, dass sie mit dem Kind überfordert ist, weil sie ist auch gerade erst mal 18, wird 19 jetzt im Februar. Ja. Und war schon mal in der Jugendpsychiatrie in Berlin. Ja. Und sie hat mich geschlagen gestern, sie hat mich eingeschlossen das ganze Wochenende über. Ich konnte nicht aus der Wohnung raus. Ich habe meine Schlüssel weggenommen, meine Schuhe. Ich musste dann gestern barfuß flüchten bei der Kälte und bin dann zum Kollegen und wollte dann mit ihm meine Sachen aus der Wohnung rausholen. Mhm. Und wie gesagt, sie droht immer damit, sich umzubringen, wenn ich sie verlasse. Aber ich konnte einfach gestern nicht mehr, weil sie schon seitdem wir zusammengezogen sind, auch schon in der Schwangerschaft, hat sie zu Hause randaliert, hat sie auf den Bauch geschlagen, als sie schwanger war. Ich muss mit ihr schon ins Krankenhaus, deswegen. Sie hat sich selbst auf den Bauch geschlagen? Sie hat sich selber. Als sie schwanger war? Im 8. Monat, ja. Ja. Und wie lange wohnt ihr denn schon zusammen? Seit September 08. Ah ja, nicht lange. Nicht lange, ja. Und wie lange kennt ihr euch? Seit circa 1,5 Jahren. Ja. Hm. Und wir kamen zusammen, da ist sie 18 geworden und dann wurde sie auch gleich schwanger. Mhm. Was aber nicht geplant war, so. Ja. Und jetzt hat sie das Schloss ausgewechselt von der Wohnung. Ich komme nicht mal in meine Wohnung rein. Ja. Meine ganzen Dokumente sind in der Wohnung. Bankkarte, Dokumente vom Arbeitsamt, das Geld, alles. Das ist eure gemeinsame Wohnung? Genau, genau. Wer hat die angemietet? Ihr beiden zusammen? Nein, sie nur. Sie nur. Aber ich bin dort gemeldet. Ja. Und ich war heute schon beim Jugendpsychiatrischen Dienst und beim Kindernotdienst, weil sie mit dem Kleinen zu ihrer Mutter abgehauen ist. Mhm. Und ihre Mutter ist aber Alkoholikerin und ist auch beim Jugendamt bekannt. Ja. Und ich mache mir jetzt einfach eine große Sorgen um mein Kind, weil es ist gerade mal 3 Wochen alt und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Sie vom Jugendnotdienst wollten mich eigentlich anrufen, ob sie das Kind rausgeholt haben, aber sie haben sich nicht bei mir mehr gemeldet. Aber die wissen auf jeden Fall Bescheid. Die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid um die verfahrene Situation. Genau, genau. Du hast denen alles so erzählt, wie du es mir erzählt hast. Genau, genau. Dass sie sich schon umbringen wollte öfters, dass sie auf den Bauch geschlagen hat im 8. Monat, dass sie zu Hause randaliert, dass sie mit dem Kind nicht klarkommt. Weil wenn das Kind da war, habe ich meistens alles gemacht. Ich habe das Kind gefüttert, ich habe es gewickelt, ich bin ihm rausgegangen, alles. Ihr seid nicht verheiratet? Nein, nicht verheiratet. Ich habe nicht mal das Sorgerecht, nichts, weil wir wollten eigentlich heute zum Standesamt gehen, mich als Vater angeben und hat dann leider nicht geklappt, weil es ja gestern so eskaliert ist. Verstehe. Das heißt, du hast erstmal schlechte Karten im Moment und kannst nur handeln, indem du Behörden beispielsweise informierst. Und das hast du getan. Das habe ich heute gemacht, ja, den ganzen Tag über. Dennoch bleibt natürlich so ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen oder was auch immer übrig. Genau. Und ich mache mir jetzt große Sorgen um meinen Sohn. Weil, wie gesagt, ist 3 Wochen alt und sie ist einfach überfordert. Sie ist auch psychisch total labil. Ihre Mutter ist auch psychisch labil und, wie gesagt, Alkoholikerin. Und wann hast du das dem Jugendamt gemeldet? Gestern? Nein, heute. Also am vergangenen Tag jetzt, das meinte ich jetzt. Gestern Abend abgehauen, gestern Abend. Und wohne jetzt erstmal beim Kollegen. Weil ich komme nicht in meine Wohnung rein, nichts. Ich kann meine Sachen nicht rausholen, nichts. Einfach das Schloss ausgewechselt, heute über Nacht. Verstehe. Das heißt, im Moment sind dir die Hände gebunden, soweit ich das jetzt mal spontan überblicke. Genau. Mehr kannst du eigentlich nicht tun, als dich vielleicht morgen nochmal beim Jugendamt zu melden und zu fragen, was ist denn nun los und habt ihr was unternommen, wart ihr da, wie ist die Situation? Und du musst irgendwie einen Weg finden, natürlich in diese Wohnung zu kommen und deine Sachen daraus zu holen. Ich war auch bei der Polizei, aber die meinten, die können nichts machen. Ja. Ich soll einen Schlüsseldienst rufen oder eine Frist setzen von 3 Tagen und danach einen Schlüsseldienst rufen. Dann bin ich leider auch arbeitslos seit Dezember und sie bekommt das ganze Arbeitslosengeld auf ihr Konto. Ach du lieber Gott. Und sie ist der Haushaltsvorstand und ich habe jetzt kein Geld, nichts, ich habe nicht mal Klamotten. Warum bekommt sie das Geld auf ihr Konto? Weil sie Haushaltsvorstand ist? Genau. Warum hast du das nicht so gedreht, dass du Haushaltsvorstand bist? Ja, weil ich zu naiv war, weil ich dachte, es geht gut mit uns beiden. Aber hallo. Dann bin ich auch mit ihr zusammengezogen, weil das Kind, sie war schwanger und wäre sie nicht schwanger gewesen, wäre ich nicht mit ihr zusammengezogen. Ja. Ich liebe sie zwar. Nochmal auf die Schwangerschaft zurückzukommen. Ihr wart ja relativ frisch zusammen, als sie schwanger wurde. Du sagst, das war nicht geplant. Wie ist es denn passiert? Na, mit jemandem geschlafen hat. Ja, natürlich, das ist mir klar. Soweit bin ich auch schon informiert. Also, ich weiß halt, dennoch, nicht, können, aber sie meint, sie nimmt die Pille und ich habe darauf vertraut. Ja. Was natürlich jetzt ein Fehler von mir ein Fehler war im Nachhinein. Absolut. Und jetzt im Nachhinein denke ich auch, dass er so gemacht hat, damit ich bei ihr bleibe, dem Kind. Also das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass natürlich die Verantwortung der Verhütung auch bei den Kerlen liegt. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man so frisch zusammen ist, kann man sich nicht darauf verlassen, zumal auch in der Phase vielleicht gewisse Dinge, was Krankheiten anbelangt, auch noch nicht abgeklärt waren. Ja. Aber nun ist es passiert. Es ist passiert, ja. Kann man. Große Angst um meinen Sohn. Ja. Du hast Angst um deinen Sohn. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man da jetzt noch machen kann, als das, was du schon getan hast. Wir werden aber gerne im Hintergrund noch mal ein bisschen nachdenken, ob es da noch einen anderen Tipp gibt. Was ist mit dem Geld? Kannst du das jetzt nicht so organisieren, dass du zumindest dein Geld, was dir zusteht, auf dein Konto bekommst? Ich habe keine Nummer mehr von ihr. Sie ist ja, wie gesagt, zu ihrer Mutter abgehauen. Und ich habe keine Nummer von der Mutter. Ich war gestern Abend noch da. Die haben mich bedroht. Ich soll abhauen, sonst schlagen die mich zusammen, weil sie da irgendwelche Scheiße erzählt hat. Ja. Über mich. Gut, es geht ja nicht darum, dass du dann zu denen gehst, sondern du kannst es doch von der Behörde aus organisieren, dass du dein Geld bekommst. Ja, das will ich ja morgen auch machen. Ich will ja morgen dort hingehen und sagen, ich wohne nicht mehr dort, ich komme dort nicht mehr rein. Ja. Meine Mensch. Freundin hat das ganze Geld, aber die werden mir kein Geld geben. Da hast du dich aber verfahren. Da hast du dich aber wirklich vollkommen naiv verfahren. Ja, aber es ist nicht das erste Mal. Ich bin schon so oft auf Frauen reingefallen, weil ich einfach ein zu gutes Herz habe, glaube ich. Ja, gut. Hört sich immer so toll an, weil ich ein gutes Herz habe. Ein bisschen Skepsis ist ja, man kann auch ein gutes Herz haben und skeptisch sein, weißt du? Und wenn dir schon ein paar Mal schlechte Sachen passiert sind, verstehe ich nicht, wie einem sowas passieren kann. Vor allen Dingen geht es ja hier auch immer noch um einen anderen Menschen. Du trägst Verantwortung, das muss alles ordentlich geregelt sein. Und nun ist Chaos, absolutes Chaos und es ist ein Kind da. Horror. Ja. Horror. Ich würde das Kind ja auch zu mir nehmen, aber ich habe keine Chancen, weil ich bin jetzt gerade arbeitslos wieder. Ja. Habe keine eigene Wohnung jetzt. Ja. Nichts. Also ich stehe vor nichts jetzt. Ja. Also, was die Sache mit dem Jugendamt anbelangt, was du da vielleicht noch tun könntest, wollen wir im Hintergrund jetzt mal ein bisschen eruieren. Vielleicht können wir dir da noch einen heißen Tipp geben. Ja. Ansonsten wirst du da wahrscheinlich jetzt irgendwie durch müssen, durch die ganze Sache und hoffentlich lernst du daraus. Und hoffentlich regelt sich das so, dass dein Kind in einen ordentlichen Zustand kommt. Also ich möchte halt, dass es erstmal in eine Pflegefamilie kommt und ich es besuchen kann, weil mehr kann ich auch nicht tun. Mhm. Aber Hauptsache weg von meiner Ex-Freundin und von deren Familie. Hast du denn, wenn du schon öfters komische Sachen erlebt hast, schon noch ein Kind? Nein, habe ich nicht. Das ist mein erstes Kind. Ja. War diese Frau, bevor sie schwanger wurde, eigentlich auch schon so komisch drauf? Sie war, als ich sie kennengelernt habe, da war sie noch 17, da waren wir aber noch nicht zusammen. Da habe ich sie kennengelernt und kurz danach kam sie in die Jugendpsychiatrie. Mhm. Aber danach ging es ihr eigentlich besser. Also sie hat sich ein wenig verändert, sie ist ruhiger geworden. Und sie kam in die Jugendpsychiatrie damals, weil? Weil sie selbst noch gefährdet war öfters. Mhm. Und weil sie zu Hause nicht mehr klar kam. Das heißt, da hätten doch schon in gewisser Weise die Alarmglocken bei dir schrillen müssen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht, dass du diese Menschen hättest fallen lassen sollen, aber einfach vorsichtiger angehen und, um es nochmal zu sagen, natürlich um alles zu vermeiden, dass da eine Schwangerschaft entsteht. Naja, ja. Dann ist das passiert. Mal passiert. Ja. Habe ich nicht gut genug drüber nachgedacht. Mhm. Aber ich war halt auch ziemlich verliebt in dieses Mädchen. Keine Erklärung, keine Begründung, keine Entschuldigung. Ja. So. Matthias, jetzt legst du mal bitte auf und die Sabine, meine Mitarbeiterin, meine Psychologin, ruft dich mal jetzt zurück. Ja. Und dann könnt ihr vielleicht im Hintergrund beraten, ob es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt. Sie ist darin ganz gut bewandert in diesen fachlichen Sachen. Okay? Okay, vielen Dank, ja. Schönen Gruß nach Berlin, Matthias. Okay, danke. Mach's gut, tschüss. Ja, tschüss. So, liebe Leute, 0800 220 5050, wer auch gerne mit mir sprechen möchte hier heute Nacht in unserer ersten Sendung im Jahre 2009, der möge bitte anrufen, das ist eine kostenfreie Nummer, oder bitte mailen domian@wdr.de und in die Mail bitte eure Telefonnummer schreiben, damit wir euch da natürlich auch sehr schnell gegebenenfalls zurückrufen können. Carsten ist hier und Carsten ist 25, guten Morgen. Hallo. Hallo Carsten. Hallo Jürgen, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich und danke. Guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, sehr nett von dir, dir auch alles Gute. Danke. So, zu deinem Thema. Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Frau kennengelernt. Eine Frau? Ja, und zwar lebt die in Argentinien. Die war Mitte September war die hier zum Sprachurlaub. Ja. Also Deutsch lernt sie. Lernt noch Deutsch. Und das ist so, ich habe die kennengelernt in einem Café. In einem Café? Ja. Und wie geht das? Einfach so angesprochen? Ja, wie was ist, angelächelt und ich war dann mit anderen Leuten, habe mich mit unterhalten und dann ist man dann irgendwie in ein Gespräch gekommen. Ja. Und hat sich dann gesagt, ja, sie kommt aus Argentinien. Und das findet man gleich interessant und fragt nach und so weiter. Ja, es hat eigentlich, wenn man so will, schon richtig gefunkt. Mhm. Und dann haben wir uns so Nummern ausgetauscht, sie in ein Hotel und so, ich bin da besuchen gegangen. Mhm. Ja, und wurde dann richtig intensiv, weil es ja auch nur kurz war, 14 Tage. Ja. Und ja, sie mochte mich, also hat sich richtig in mir verschossen. Ja. Umgekehrt genauso. Ja. Ja, nur das Problem ist, sie lebt jetzt in Argentinien. Wie lange war sie? War sie 14 Tage nur hier? Nee, sie war wohl 4 Wochen hier, aber 14 Tage, also waren. Hattet ihr dann noch? Ja, hatte ich mit ihr noch gehabt. Ja. Und, nur ist ja, Argentinien nun nicht gleich um die Ecke. Das ist nicht ja, Holland oder so. Nein, das ist nämlich das Problem, weil sie lebt jetzt in Argentinien, das hat sie auch gesagt. Sie hatte auch, wie gesagt, also ist da an der Universität, unterrichtet die Englisch und Spanisch und ist auch noch in so einer Akademie, Firma tätig und verdient da sozusagen sehr gut Geld. Ja. Das war natürlich so, also wir reden jeden Tag. Also ihr telefoniert jeden Tag miteinander? Ja, telefonieren über Skype, also teilweise jetzt auch über die Weihnachten, teilweise so jetzt, teilweise 8 Stunden mit ihr über Skype rede. Und uns gegenseitig mit Webcam. Also fällt mir eben zu erklären, für die Leute, die jetzt nicht wissen, Skype ist so ein Programm, dass man über das Internet telefonieren und sprechen kann und das kostet dann nichts, ne? Nein, das kostet nichts. Da kann man dann endlos telefonieren. Richtig, und aber ich meine, das ist natürlich Horror. Du hast eine Freundin in Argentinien. Ja. Und du, Carsten, wohnst in Deutschland. Ja. Da liegen wie viel 1000 Kilometer dazwischen? Weiß ich, 8000 Kilometer. 8000 Kilometer. Ungefähr. Unfassbar. Ja. Welche Perspektive hat diese Liebe? Wollen wir es gleich mal klar fragen? Ja, das ist nämlich das Problem. also wenn ich einen Tag nicht anrufe und mich nicht melde, dann bin ich sofort traurig. Also es ist richtig, also ich sag mal pro Tag, je mehr die Zeit vergeht, umso mehr bindet sich die Liebe. Ja. Also wie süß, dann ist sie traurig, wenn du einen Tag nicht anrufst. Ja, das ist traurig. Und vor allen Dingen, wenn ich sie nicht connecten kann, also nicht anrufen kann. Was machen wir denn da? Was machen wir jetzt? Das heißt, du musst so schnell wie möglich mal nach Argentinien fahren. Ja, das ist nämlich, ich habe hier nur noch gesprochen, ja, weil sie sagte, man kann da leben und arbeiten. Was machst du denn beruflich hier? Ich bin beruflich Industriekaufmann und arbeite in einer kleineren Firma. Industriekaufmann. Habe ich auch gerade den Kollegen schon gesagt, dass ich leider keinen Standort in Argentinien habe. Und wäre das vielleicht nicht allzu wild. Aber jetzt ganz im Ernst, wäre das für dich, ich meine, das muss ja nicht vielleicht direkt jetzt morgen sein, so eine Option, eine Überlegung, vielleicht zumindest für eine Weile auszuwandern nach Argentinien? Ja, das ist schon eine Option. Aber ich habe auf der anderen Seite ein bisschen Angst, weil Familienmitglieder und so, die sagen, Jungs, ja, du kannst doch nicht hinfahren, das ist eine ganz andere Kultur, du weißt doch gar nicht, wie das ist. Also ich will jetzt auch nicht dafür sprechen, dass du gleich auswanderst nach Argentinien. Ja. Ich würde sagen, du fährst erstmal da in Urlaub hin, so schnell wie ja, so bald es geht. Das habe ich auch schon gesagt, und ich kann das natürlich nicht sofort, aber sie meint jetzt natürlich, ich sollte da wohnen und das wäre auch nicht so schlimm, arbeiten könnte man immer. Ja, aber da wäre ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. Ja, da bin ich auch ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja nicht so, es ist ja andere, okay, ich meine, andere Kultur, die stammt zwar jetzt, sage ich mal, einen italienischen Vater oder Großvater und ja gut, das ist schon deutsche alles Mutter, deutsche und deutsche Großmutter gehabt, aber ich meine, die Wurzeln kommen ja aus Europa trotzdem. Definitiv, aber es ist schon irgendwo natürlich was anderes, als wenn du hier. Ja, also jetzt würde ich mal gleich einen schlauen Plan machen. Wann besteht die Möglichkeit, Urlaub zu bekommen? Wie viel Kohle habe ich? Und dann darunter, wahrscheinlich gibt es doch da auch Billigflieger hin, dass sie gar nicht so viel Geld ausgeben. Das ist nämlich das Problem. Die billigsten Flieger, sage ich mal, die liegen da auch jetzt Hauptsaison. Das meinte sie jetzt, ja, es sollte mal Weihnachtszeit kommen, weil ich mache auch noch ein Studium. Das wollte ich natürlich dann auch fertig machen, habe ich auch gesagt. Was? Du machst auch ein Studium? Ja, im Betriebswirt nebenbei. Also. Ich kann ja nicht einfach so sagen, okay, ich breche jetzt ab und fahre da im Sommer hin. Aber du wirst ja wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Möglichkeit haben, mal in den nächsten Monaten sagen wir mal, 2 Wochen runterzufliegen. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Das wäre auch wohl kein Problem. Sie meinte aber jetzt natürlich, ich sollte jetzt gleich wohnen und da arbeiten. Nee, du fährst erstmal runter. Und dann bist du mal 2 Wochen da unten, schnupperst du mal argentinische Luft und isst argentinische Steaks, ob das alles so dein Geschmack da unten ist. Und dann sieht man weiter. Man muss das doch Schrittchen für Schrittchen machen. Das ist doch Wahnsinn. Man kann doch nicht aufgrund einer Liebesbegegnung, die 2 Wochen angedauert hat, in ein anderes Land auswandern. Ja, das ist nein. Ich meine, das hat sich ja jetzt die letzten Monate hat sich das ja noch intensiviert. Natürlich, aber doch nur. Das ist ja aber doch nur via Internet. Das ist auch noch was ganz anderes, als wenn man wirklich zusammen ist. Ja, das ist, man hört ja mal wieder, über das Internet wird man Leute kennen, aber das Problem ist, andere Probleme. Ich hatte schon mal eine Fernbeziehung, aber es war jetzt in Deutschland, also in Göttingen. Und das ging, ich sag mal, 9 Monate ging das gut. Mhm. Und dann war es so, weil sie dann auch keine Zeit mehr hatte. Und das war auch, also da hatte ich dann auch schon mal einen Knick gehabt, weil auch dann irgendwann nicht mehr hingehauen. So. Also, lass uns, wir machen jetzt eine Vereinbarung. Du machst einen Plan und reist so schnell wie möglich, sobald es deine Finanzen und deine Zeit erlauben, für 2, weiß ich, vielleicht auch 3 Wochen darunter. Ja. Und dann unterhalten wir uns nochmal, okay? Ja, kann ich machen. Ja, so müssen wir es machen. Wir müssen Schritt für Schritt machen, Carsten. Ja. Wenn du dann zurückkommst und Feuer und Flamme bist, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Ja, jetzt schon. Das ist das Problem. Ich will sie auch nicht einfach so verlieren. Ich meine, du verlierst sie doch nicht, wenn du einfach hinfährst. Mensch, fahr doch erstmal hin. Du verlierst sie doch deshalb nicht. Weil das ist eigentlich so, wenn man Traumfrau schlägt hin. Aber das ist, das ist. Was reden wir? Du fährst hin. Ja. Das ist doch keine Beleidigung, wenn du sie erstmal nur besuchst. Nein, aber sie meint dann natürlich, ich habe ja Angst, dass ich soll dann immer da sein. Ja, gut, jetzt reden wir in so einem Kreis. Jetzt fährst du erstmal hin und dann guckst du weiter und dann sieht man halt. So, und danach rufst du mich nochmal an. Alles klar? Ja, machen wir so. Viel Glück, Carsten. Okay, danke. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Der Bernd ist hier, 27. Hallo, Bernd. Hallo. Ja, Bernd, schön, dass du da bist. Was geht ab? Ja, wie geht's? Ja, nicht so gut. Nicht so gut, weswegen rufst du mich an? Ja, das habe ich ja jetzt schon 2-mal erzählt, aber ich erzähle es dir auch nochmal. Da bitte ich sehr drum, weil ich das nicht weiß. Das hast du mit meinen Kollegen vorher besprochen. Ach so. Ja. Also, ich habe seit 7 Jahren meine Freundin, ja? Ja. Und habe jetzt von meinem guten Freund erzählt bekommen, dass sie mit ihm schon länger was hat. Mit deinem guten Freund? Mit einem guten Freund von dir? Ja. Er hat es dir persönlich gebeichtet? Er hat es mir persönlich gesagt. Seit wann läuft das schon? Das hat er mir nicht gesagt, aber es muss schon länger laufen, weil wir haben ein 7 Monate altes Kind und er meint, er könnte der Vater sein. In welchem Zusammenhang und wie hat der dir das denn erzählt? Ja, er hat halt mich angerufen, hat gemeint, er müsste sich mal mit mir treffen, er müsste unter 4 Augen mit mir reden. Ja. Und ja, dann kam es halt dabei kam halt raus, dass er es halt mit meiner Freundin hat. Das habe ich jetzt verstanden, aber fragt man da nicht sofort nach, wie lange schon? Ja, klar, aber ich bin dann, ja, sagen wir mal, sehr verstört rausgerannt und... Geschockt. Ja, ein bisschen mehr als geschockt, sagen wir mal. Wie hast du reagiert? Wie hast du reagiert, als er dir das gesagt hat? Ja, ich bin aufgestanden, bin raus, wollte eigentlich meine Freundin suchen und war halt wirklich auf 180. Hab dann halt nochmal überlegt und... Weil ich habe früher öfters mal meine Hand gehoben und wollte es diesmal halt nicht tun. Deswegen bin ich dann halt erstmal noch was trinken gegangen und ja. Hast du eine Ahnung, warum er dir das gesagt hat? Weil er mit ihr jetzt zusammenziehen will. Also er will mit ihr eine Beziehung führen. Ach so. So, aber dann hast du deine Freundin damit konfrontiert? Nee. Nee? Noch nicht. Noch nicht? Das heißt, du hast dir das so überlegt und er hat es auch gesagt, dass das Kind von ihm sein könnte. Genau. Wann hat er dir das gesagt? Vorgestern. Vorgestern. Und du wohnst, ich gehe mal davon aus, dass du mit deiner Freundin zusammen wohnst. Genau, bin aber auf Montage. Ach so, du hast deine Freundin seitdem nicht mehr gesehen? Nee, aber die Schwester. Hast du mit der darüber gesprochen? Wollte ich. Also wir haben angefangen darüber zu sprechen und dann ist halt zwischen ihr und mir auch beinahe was passiert. Ja, jetzt wird es ja immer verrückter. Das ist ja mein Problem. Ja, das höre ich. Wer ist denn da noch bei dir? Wie bitte? Wer ist denn da noch bei dir? Ein Arbeitskollege von mir. Der weiß Bescheid. Hallo? Hallo? Hi, ich bin der Arbeitskollege. Ja, eigentlich wollte ich mit Bernd weiterreden, aber ist auch okay, wenn du da bist. Ja, das ist ein guter Freund von mir. Ja. Wie siehst du die Sache denn? Ja, der ist richtig am Arsch. Ja, glaube ich. Aber gib ihm mir doch nochmal. Was könntest du dazu sagen? Ja, ich finde, dass er mit seiner Freundin reden soll. Ja, aber das ist nicht so einfach. Der ist ja ein bisschen, wie der gesagt hat, so handheblich und so. Ja, wie das er die, dass deswegen, er die Hand... das ist dann scheiße, wenn er die dann nochmal schlägt. Ja, das sollte er natürlich nicht tun. Ja, aber er muss deswegen, ja mit ihr... deswegen haben wir dich ja angerufen. Ja, aber wie soll es denn anders gehen, als miteinander reden? Ja, das Reden ist schon ein bisschen schwer, ne? Mit wem rede ich jetzt? Mit Bernd oder mit dem Freund? Mit dem Freund. Gib mir den Bernd doch nochmal bitte. Jo. Ja. Bernd, ich habe gerade zu deinem Freund gesagt, das Einzige, was zu tun möglich ist, nötig ist, ist, dass du mit deiner Freundin reden musst. Ja, aber das Problem ist, ich werde halt schnell aggressiv bei sowas. Und ja. Ich kann mir das nicht mehr erlauben, weil das ist schon öfters, passiert. Ich habe zumindest jetzt mal ein Kind, wo ich weiß, dass es von mir ist, und das andere weiß ich halt jetzt nicht. Und ich kann mir halt jetzt nicht erlauben, irgendwie kriminell zu werden oder auszurasten. Und nee, das sollst du auch nicht. Wirklich nicht. Ja, aber das Problem ist, ich war in Therapie gewesen. Ja. Ich hatte ein Anti-Aggressionstraining und alles. Und es ist halt, im Moment ist alles gut, nur wenn dann halt sowas kommt, gell? Verstehe. Dann weiß ich halt nicht, wie ich reagieren soll. Es gibt also noch ein Kind von euch beiden. Ja, der ist 4 Jahre alt und da bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Also okay, Bernd, also es führt dennoch kein Weg daran vorbei, dass ein Gespräch geführt werden muss. Wenn du Angst hast, dass du ausrastest, dann nimm zu dem Gespräch einen Menschen deines Vertrauens mit, der dich zurückhalten kann, falls du in irgendeiner Weise überreagierst. Ja, aber was soll ich denn mit ihr reden? Also was soll ich dir denn sagen? Ja, du sollst ihr das sagen, was du mir gerade gesagt hast. Ob das stimmt, was sie sich denkt. Ja, es wird ja wahrscheinlich so sein, aber was dann? Also, ja, dann müsst ihr gemeinsam reagieren. Nee, dann müsst ihr gemeinsam, wenn das wirklich so ist, wenn die Frau sich von dir trennen will, was ja wahrscheinlich schon hart genug ist, müsst ihr einen Weg finden, dass ihr euch ordentlich voneinander trennt. Wie ist das mit dem Kind? Also, soll ich da jetzt einen Vaterschaftstest machen oder wo macht man sowas oder wie macht man sowas? Ja. red doch erstmal mit ihr, damit sie es einschätzen kann. Vielleicht kann man ja mit einem guten Gespräch schon mal ein bisschen weiterkommen. Und der Vaterschaftstest ist dann die letzte Option, die letzte Möglichkeit. Ja gut, aber im Endeffekt muss ich es ja machen, weil ich will ja schon sicher sein, ob die Kleine von mir ist oder nicht. Ja, aber um all die ganzen Sachen einzutüten, musst du mit der Frau reden. Und du musst sachlich mit der Frau reden. Guck mal, das Problem ist ja einfach, wenn sie mir jetzt gegenübersteht, dann sehe ich ja nur, wie sie mit meinem Freund im Bett war. Und verstehe. Da sehe ich rot. Wer von deinen Leuten, wen respektierst du so, dass er dich in so einem Fall zurückhalten könnte? Eigentlich mein Arbeitskollegen. Also das ist eigentlich auch mein bester Freund. Und ist das der jetzt neben dir sitzt? Genau. Ja. Gut, dann nimmst du den mit. Das ist der quasi die Sicherheitsgarantie, dass nichts passiert. Ja gut, aber ich meine, was soll er denn dagegen machen? Also der soll dich zurückhalten, wenn er merkt, dass du austickst. Ja gut, ich weiß ja eigentlich, ich werde austicken. Das weiß ich eigentlich zu 100%. Ja, du darfst aber nicht austicken, wenn du mit der Frau redest. Und deshalb soll dein Arbeitskollege mitkommen. Bernd, ihr müsst doch ein Gespräch führen, um zu sehen, wie es weitergeht demnächst. Was ist denn die Alternative? Ja, ich habe mir halt gedacht, vielleicht lasse ich erstmal ein bisschen Zeit vergehen und vielleicht sieht die Welt dann ganz anders aus in drei Wochen. Was soll denn dann passieren in 2-3 Wochen? Dann sagt sie es dir vielleicht von sich. Wann kommst du denn wieder nach Hause? Am Freitag, also Ende der Woche. So, dann kann es ja durchaus vielleicht sogar passieren, dass sie das Gespräch anfängt. Ja, aber ich hatte ja eigentlich vor, dann zu meinem Arbeitskollegen zu gehen übers Wochenende. Ja, gut, aber du kannst ja nicht immer weglaufen. Du musst ja irgendwann, da gibt's ein Kind. Das heißt, du musst dich ja um deine Familie kümmern. Ja, das ist schon klar, aber wenn ich halt austicke und wirklich wieder gewalttätig werden sollte. Reden wir jetzt im Kreis oder was reden wir? Ich habe gerade gesagt, wenn, natürlich darfst du nicht austicken. Nimm doch jemanden mit, nimm deinen Freund mit. Ja, stimmt schon. Ja? Du hast gerade gesagt, du hast Anti-Aggressionstraining gemacht. Mhm. Hast du zu dem Therapeuten, der das gemacht hat, noch Kontakt? Nee, das ist schon ein bisschen länger, das ist jetzt 6 Jahre her. Ach so, verstehe. Mhm. War das gut? Ja, bis jetzt war alles okay, nur jetzt ist halt wieder, ich habe halt früher auch viel Drogen genommen und... Ich will dir mal was sagen, weißt du, was ich auch gut finde, ist deine Reaktion, dass du aufgestanden bist und bist rausgegangen, nachdem der Typ dir das gesagt hat. Ja, das war halt mehr, ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Und ja, aber gut ist das gewesen. Da hättest du ja auch wirklich austrinken können und es hätten schlimme Dinge passieren können. Ja, das ist ja das, was mir der Anti-Aggressionstrainer damals gesagt hat. Ja. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich sehe, ich raste aus oder ich bin kurz davor, lieber einfach weggehen, an was anderes denken und später, wenn man einen klaren Kopf hat, nochmal drüber nachdenken und dann überlegen, was man tun soll. Genau. Das ist jetzt 2 Tage her und ich habe halt wirklich keine Idee, was ich machen soll. Ich habe dir jetzt meine Idee gesagt, aber irgendwie scheinst du davon nicht so ganz überzeugt zu sein. Deswegen werden wir dich gleich nochmal anrufen und dann überlegen wir meine Psychologen im Hintergrund auch nochmal, ob sie vielleicht noch eine andere Idee entwickeln können. Alles klar. Ja, dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, also vielen Dank schon mal, gell? Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss, Bernd. So, ihr Lieben, unser Thema am Mittwoch, diese Woche Mittwoch, das möchte ich euch jetzt schon mal sagen, heißt 2009, das muss ich tun. Ich möchte gerne mit euch über eure Pläne für das neue Jahr sprechen. Vielleicht müsst ihr euch einer sehr wichtigen Operation unterziehen oder ihr plant auszuwandern. Vielleicht. Oder wollt einen Schulabschluss nachträglich machen oder plant euer Traumauto zu kaufen oder wollt in welchem Bereich auch immer die Wahrheit nun endlich auf den Tisch legen. Vielleicht eine Sache, mit der ihr euch schon lange rumgeschlagen habt. Also das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt 2009, das muss ich tun. Was habt ihr euch an großen Sachen? Was stehen große Sachen für euch an, die ihr in diesem Jahr bewältigen müsst? Wenn ihr euch dazu anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de oder ruft dann halt während der Sendung an. Heute nach wie vor freie Themennacht und wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 und weiter geht es mit Andrea. Und Andrea ist 28. Guten Morgen, Andrea. Ja, hallo. Andrea, was geht's denn bei dir? Ja, und zwar mein Problem ist es, ich bin leider jetzt schon 28 und habe bis jetzt noch keine Beziehung führen können, beziehungsweise eine sexuelle Beziehung zu einem Mann. Ja. Und weil ich halt ja irgendwie mit meinem Körper nicht klarkomme, mit mir selbst nicht klarkomme. Und was ist denn mit dem Körper los? Ja, also es scheint irgendwie, alle sagen mir, ja, ich weiß gar nicht, was du hast, du siehst auch gut aus, aber dann denke ich halt immer, ja, ihr wisst ja gar nicht, wie es unter meiner Kleidung aussieht. Wie sieht es unter der Kleidung aus? Beschreib's mir. Ja, Erstmal so die groben Fakten. Wie schwer bist du? Ich bin 73 Kilo. Okay. Also ich muss dazu sagen, vor einem Jahr habe ich 10 Kilo weniger gewogen. Ja. Und das macht mir jetzt halt auch zu schaffen, weil ich jetzt irgendwie auch Essattacken habe. Also ich habe die Essstörung. Körpergröße? 1,73. Ja. Ja. Und so, wie sieht's denn, wenn man, du sagst, wenn ihr wüsstet, wie es unten drunter aussieht, wie sieht's denn unten drunter aus? Ja, also mich stören irgendwie ganz viele kleine Sachen. Ich habe halt in den letzten Jahren vermehrt Pigmentflecken bekommen. Was für Flecken? Pigmentflecken. Ja, und die stören mich halt, weil es immer mehr werden, habe ich das Gefühl. Ich vermeide jetzt schon Sonne, weil ich jetzt auch eine Rosazea habe im Gesicht. Also ich habe halt so Rötungen an den Wangen und wenn es ganz schlimm ist, kriege ich auch manchmal Pusteln und diese roten Äderchen sieht man halt um die Nase herum. Das stört mich sehr. Ja, würde ich jetzt dann spontan auch mal sagen, na gut, ist nicht so ganz schön, aber ist nur alles andere als schlimm. Ja. Und Pigmentflecken, Gott ja, das sind so, haben wir das nicht alle irgendwo? Habe ich auch. Ja, schon, nur halt, mich stört es irgendwie, weil das immer mehr werden. Dazu kommen ja halt auch noch diese Dehnungsstreifen. Ja. Das Wachstum, was ich in der Kindheit oder in der Jugendzeit so dann bekam. Dann halt, was sehr schlimm ist, ich habe auch so ein bisschen vermehrte Körperbehaarung halt. Ich kann das alles abrasieren, ist kein Problem. Mhm. Aber ich bilde mir dann trotzdem immer ein, man kann es dann fühlen. Und darunter leide ich auch sehr. Wie stark ist denn die Körperbehaarung und wo findet sie überall statt? Ja, ich würde sagen, so halt Normalbereich. Jetzt halt Beine, Arme und ja, eigentlich auch so ein bisschen so Bauch im Brustbereich, aber nicht viel. Mhm. Also da habe ich auch was mit Laser gemacht und alles. Mhm. Das hält sich so in Grenzen, aber trotzdem stört mich das halt immer, weil ich dann trotzdem nach der Rasur immer denke, man fühlt das trotzdem. Also ich merke schon, du magst deinen Körper nicht. Nee. Obwohl er objektiv gesehen wahrscheinlich völlig okay ist, aber du magst ihn nicht. Ja. Jetzt hast du noch 10 Kilo draufgelegt durch Fressattacken. Das heißt, da ist auch eine Form von Essstörung da. Ja. Mhm. Also ich habe das halt nicht so unter Kontrolle. So. Gab es das früher auch schon mal? Ja, ich habe das schon länger eigentlich. Ach so. Mhm. Was für eine Art von Essstörung ist das? Mit Erbrechen? Nee, ohne. Einfach nur rein und dann hast du die Folge futtert und dann. Genau. Mhm. Mhm. Noch keine sexuelle Erfahrung gemacht. Bitte? Noch keine sexuelle Erfahrung gemacht? Nee, nicht wirklich, nee. Was heißt nicht wirklich? Ein bisschen schon? Ja, aber halt bis zum gewissen, nee, also sexuell eigentlich nicht, nee, kann man nicht sagen. Und nee. Also Geschlechtsverkehr hat auch noch nicht stattgefunden? Nein. Nee. Warst du denn schon mal verknallt in einen Typ? Ja, das ist ja das Problem, also es ist auch nicht das erste Mal gewesen und trotzdem ging es nur zum gewissen Punkt und nicht weiter, also weil? Ich hatte halt immer so eine Mauer. Achso, er hätte schon gewollt, aber du hast gesagt, nee. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und eigentlich lasse ich auch gar keine Beziehung mehr so erst zustande kommen. Also, weil ich dann direkt schon weiß, ja, ich kann es ja eh nicht machen. Und wie ist das überhaupt im Bereich Sexualität? Ist das ein Thema, was dir sehr oft im Kopf rumgeht? Oder eher nicht? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Befriedigst du dich selbst? Nee. Also auch nicht. Noch nie gemacht? Früher mal schon gemacht, aber das gibt mir irgendwie nichts mehr. Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Schaffst du es denn selbst, dich zum Orgasmus zu bringen? Das war früher mal, ja. Das hat schon mal geklappt? Ja. Mhm. Mhm. Und das versuchst du aber nicht nochmal? Wie gesagt, also seit sehr langer Zeit bringt mir das nichts mehr. Also irgendwie, ich weiß nicht. Also ich habe da gar keine Freude dran. So. Mhm. Was machst du beruflich, Andrea? Im Moment bin ich arbeitslos, leider, ja. Und was hast du vorher gemacht? Was hast du vorher gemacht? Ich habe mal im Büro gearbeitet halt und gelernt, aber Arzthelferin. Und ja, ich bin jetzt halt auch sehr wegen Depressionen halt in einer Klinik gewesen, habe Therapie gemacht, aber ich kam jetzt halt da raus und hat irgendwie nichts gebracht, also habe ich das Gefühl. Also man hat dich, oder du bist in eine Klinik gegangen mit der Diagnose Depression. Ja. Ja. War das eine für dich befriedigende Therapie oder eher nur so eine Medikamententherapie? Ja, wie soll ich das sagen? Also es war halt nicht meine erste Therapie, das ist das Problem. Und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die können mir eh nicht helfen. Also weil jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe, das ist immer das gleiche Gefühl. Wie kommt denn das, dass du so eine Ablehnung deinem Körper gegenüber hast? Ich gehe mir davon aus, dass du viel über dich nachgedacht hast. Hast du einen hauchdünnen Anhaltspunkt? Also ich weiß halt nur, dass es schon in der Kindheit angefangen hat, dass ich schon früh gemerkt habe, anderen sehen besser aus, so ich habe viel zu viel Makel irgendwie an meinem Körper. Ist denn dein eigener Körper fast ein bisschen eklig? Ja, schon. Wenn du dich nackt im Spiegel siehst, guckst du nicht so gerne hin? Nee. Ja. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und das ist ein kompliziertes Problem, wenn du mir sagst, dass du schon oft in Therapien, wie oft warst du denn schon in einer Therapie? Ja, jetzt schon das dritte Mal. Und du thematisierst das da genauso, wie du es bei mir jetzt gerade sehr klar und sehr schnell gesagt hast? Ja. Sagst du es den Therapeuten auch so? Ja, genau. Also du hältst nicht hinterm Berg? Nee. Haben die denn irgendeine Fährte mal aufgenommen, woran es liegen könnte, die dich ein bisschen überzeugt hat vielleicht? Ja, also die meinten halt, dass das schon in der Kindheit zurückliegt, weil halt ich irgendwie zu wenig Liebe von meiner Mutter bekommen habe. Meine Mutter ist halt Alkoholikerin. Und ja, die haben mich halt auch gefragt, ob da irgendwie sexueller Missbrauch vielleicht mal war. Und ja, also da war schon mal was gewesen, aber darüber möchte ich jetzt eigentlich nicht reden. Aber ich glaube nicht, dass es daran zu tun hat, also weil ich sehe ja schon die Makel, die sind ja nicht nur eingebildet. Also, ne? Heißt Andrea, jetzt hast du einen Nebensatz gesagt, der mich ganz hellhörig macht. Ja. Wirklich, der macht mich ganz hellhörig. Ich hatte es fast gerade schon so ein bisschen im Gespür, aber gut, dass du es von dir aus jetzt gesagt hast. Du sagst, da ist was vorgefallen, ich möchte aber nicht weiter darüber sprechen. Hast du das den Therapeuten gegenüber auch so gesagt? Nee, mit denen hatte ich schon darüber geredet. Mit denen hast du gesprochen. Also gerade jetzt in der letzten Therapie konnte ich frei darüber reden. Und die haben mir auch gesagt, ich soll jetzt in eine Selbsthilfegruppe gehen und das werde ich auch machen. Eine Selbsthilfegruppe für? Für Missbrauch. Also für Missbrauch. Also ich werde dich jetzt nicht quälen mit konkreten Fragen, was diesen Missbrauch anbelangt. Das respektiere ich, wenn du sagst, darüber möchte ich nicht sprechen. Aber ich möchte dir sagen, dass du das sehr, sehr, sehr ernst bewerten musst. Und ich halte das durchaus für möglich, dass die ganze Misere, unter der du leidest, letztendlich, hauptsächlich, sagen wir es so, darauf zurückzuführen sein könnte. Das kann sicher eine Mischung sein von all den anderen Sachen, die du gerade beschrieben hast aus der Kindheit. Aber unterschätze nicht die Gewalt eines sexuellen Missbrauchs auf die Seele eines Kindes und die langen Auswirkungen bis ins hohe Alter. Ja, also wie gesagt, also ich sehe die Makel trotzdem. Du siehst die Makel immer, aber warum siehst du dich durch so eine Brille? Das ist die Frage. Warum? Ja. Weißt du? Und da setzt das genau an. Wenn ein anderer Mensch, sagen wir mal, ein völlig fremder, dir neutraler Mensch, wenn der dich beurteilen sollte, und ich gehe mal davon aus, und der würde sagen, na gut, okay, die sieht normal aus. Normal ist ja gut, ist ja okay. Dann wäre das ja schon, dann hätte das ja ein großes Gewicht, dass du dich anders siehst, als die Norm, ein normaler Betrachter dich beurteilen würde. Ich finde diese Idee von dem Therapeuten gut, wenn der sagt, geh in eine Selbsthilfegruppe. Ja. Ich finde das absolut richtig und wahrscheinlich ist es ein bedenkenswerter Weg, den du ausprobieren solltest. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann funktioniert es nicht. Aber geh auf dieser Fährte weiter. Geh auf dieser Fährte weiter. Ja, mache ich auch. Ich mache ja auch nebenbei noch Therapie, also ambulante Therapie mache ich auch. Ja. Also wenn vielleicht ist das das, was von unserem Gespräch so übrig bleiben könnte für dich, dass ich, als ich dir meine Einschätzung auch aufgrund meiner Erfahrung hier in der Sendung sage, dass beschäftige dich mit diesem mit diesem schlimmen oder diesen schlimmen Vorfällen aus deiner Kindheit. Mhm. Wenn, ja, es auch, wenn es auch noch so schmerzhaft ist oder so unangenehm, aber vielleicht ist das der Schlüssel für deine Probleme. Mhm. Ja, okay. Andrea, dann wünsche ich dir alles Gute und vor allen Dingen viel Erfolg und dass es irgendwann dann mal klappt mit der Liebe zu einem Mann oder vielleicht auch zu einer Frau, wie auch immer. Nee, zu einem Mann. Zu einem Mann, das ist sicher, die Identität in dieser Richtung ist klar. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also dann die Liebe zu einem Mann. Ja, okay. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit Peter. Peter ist 35. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo. Hallo, Peter. Was geht's bei dir? Ich werde nicht satt, egal um was es geht. Du wirst nicht satt, egal um was es geht. Ja. Wir reden nicht über Lebensmittel. Nee, garantiert nicht, nein. Also du wirst im Sexuellen nicht satt, du wirst von Schokolade nicht satt, du wirst von... Nee, Schokolade schon, ja. Das schon. Aber sexuell. Und da baut's halt auf. Sag mal ein paar Beispiele, wo du sonst außer dem Sexuellen auch nicht satt wirst. Wie gesagt, wenn ich da nicht satt wird, dann verlagert sich halt auf Suchtfaktoren wie Spielen, Alkohol. Ach so. Ja. Also ein also Sucht. Ja. Starke Suchtveranlagung. Ja, auf jeden Fall, ja. Multiple. Wie interessant. Das heißt, wenn du sexuell nicht das kriegst, was du willst, dann, ja, wie du gerade selbst gesagt hast, dann geht das über in andere Bereiche. Dann willst du spielen oder trinken oder Drogen auch? Ja. Was für Drogen? Kiffen. Überwiegend Kiffen, ja. Ja. Wie sieht denn dein sexuelles Bedürfnis aus? Es ist halt sehr oft, es ist zu oft eigentlich. Und deshalb rufe ich ja auch an, weil ich dass ich Hilfe brauche. Ja, also was heißt zu oft? Willst du und brauchst du Sex? Am Tag 4 bis 5 Mal. Am Tag 4 bis 5 Mal. Hast du eine Freundin? Ja. Du hast eine Freundin? Ja. Und die macht das mit? Nö. Nein, so oft sehe ich sie nicht. Ihr wohnt also nicht zusammen? Nein. Wie gut für die Freundin? Sage ich es mal ein bisschen salopp. Jein. Sie wünscht sich öfters, aber das geht halt von der Distanz her nicht. Sie wünscht, wie oft siehst du sie denn? Die Woche 3 Mal. Ja gut, das geht ja noch. 4 Mal, na gut. 3 bis 4 Mal. Ja, das Problem liegt halt, es ist halt sehr oft, was ich möchte und es macht mich nicht satt. Egal wie oft ich mit meiner Freundin schlafe, ich werde nicht satt. Bist du denn so im normalen Bereich gepolt sexuell oder geht das auch in extremere Richtung SM oder weiß ich sowas? Auch. Ich meine, ich bin für alles offen. Du bist für alles offen? Tust du denn auch alles? Ja, ich habe ziemlich viel probiert, ja. Ja. So, nun siehst du deine Freundin 3 bis 4 Mal die Woche. Und die restlichen Tage sitzt du dann geil in deiner Wohnung. Was machst du dann? Ja, onanieren. Und damit kommst du über die Runden? Nein, das ist es ja. Ja. Sonst würde ich keinen Alkohol trinken. Ach so. Ich versuche den Kopf dann zuzumachen. Mhm. Es ist auch so, dass ich, wie soll ich das erklären? Ich habe auch das Bedürfnis, grundsätzlich immer alles zu wissen. Aber es ist meine Freundin, also auf diesen Bestimmungseffekt dabei. Ach so, bezogen auf die Freundin, nicht bezogen auf Fakten. Also so, doch, du wirst jetzt nicht irgendwie... auf Fakten und Freundin, ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Schreiner. Schreiner? Ja. Ja. Eigentlich nicht die Kategorie, die ich lernen wollte. Also bei mir ging es eher in die Psychologie rein. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe noch nie irgendwelche Kontakte zu einem Psychologen gehabt, aber versuche halt, ich weiß definitiv, dass das nicht normal ist. Mhm. Nee, was das ja los ist. Das genau, ist höre ich auch ja. So, kann ich mir auch schon so vorstellen. Das heißt, ja. Nochmal zu den rein, zu der praktischen Seite, das ist für mich, wenn mir das ein Mann erzählt, immer so schwer vorstellbar, dass du 4 bis 5 Männer am Tag könntest du auch. Das heißt, du kriegst dann wirklich eine richtige ja. Erektion und hast auch richtig ja. Lust ja. dazu. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Also es ist auch so, dass ich das rausziehe. Das heißt, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin, läuft das über Stunden hinweg. Mhm. Das heißt, nicht meine Befriedigung steht im Vordergrund, sondern die Befriedigung meiner Freundin, ja. Freundin steht im Vordergrund. Da du jetzt aber nicht und erst danach meine Befriedigung. Ja. Also das gibt mir erst diese Befriedigung. Ja. Nachdem du das eben nicht so ausleben kannst, wie du das eigentlich dir ersehnst, greifst du öfters zur Flasche. Ja. Wie viel trinkst du? Wie viel trinkst du am Tag? Ich trinke eine gute Flasche Wein. Mhm. Bis 1,5 am Tag. Ja. Und rauche zuzüglich. Ja. Würdest du sagen, dass du schon so ein bisschen in den Bereich des Alkoholikers tendierst? Nein, das ist eben das Problem. Ich komme auch 3 Monate ohne Alkohol aus. Mhm. Es ist nur, sobald ich dieses nicht habe, suche ich. Das zentrale Problem ist das zentrale Problem ist die Sexualität. Ja. Ja. Ja. Doch. Weil du bist wie alt bist du? 35. War das ja. schon immer seit der Pubertät so? Ja. Mhm. Also ich war auch sehr frühreif. Also ich habe mit 10 Jahren habe ich die Frauen entdeckt. Also ja. Ich war sehr, sehr frühreif. Das heißt, eigentlich hast du nur Sex im Kopf. Ja. So kann man ja. sagen, ne? Wenn du als Schreiner ja. irgendwo hingehst, arbeitest und da sind Frauen, ja. kann ich mir deine Gedanken vorstellen. Ja, habe ich gleich ich habe sofort Bilder im Kopf. Aber du bist deiner Freundin bisher treu geblieben? Ja, mhm. ja, selbstverständlich, ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Noch nicht allzu lang, knapp ein Jahr. Davor habe ich eine Beziehung gehabt, die ging fast über 10 Jahre. Ach. Und der Beziehung mit diesem Druck auch treu geblieben? Nicht ganz. Doch. Doch. Nein, jein. Ich höre es da schon in der Stimme, dass es nicht so klar ist. Treu. Ja, es war halt eine Arbeitskollegin von ihr. Hm. Und ich würde schon sagen, dass das treu war, weil es kam von ihrer Seite. Du warst noch nie bei einem Psychologen? Nein. Und du hast dich diesbezüglich auch noch nie von einem Arzt durchchecken lassen? Nein. So, das würde ich jetzt mal angehen. Beispielsweise würde ich mal einen Hormonspiegel machen lassen, bei dem Urologen. Ja, das Problem ist, ich habe fast 5 Jahre unverhütet mit einer Frau verkehrt, ohne dass irgendwas passiert ist, kindtechnisch. Sie hat also nicht die Pille genommen, wir haben nicht verhütet. Ja. Und es ist nichts dergleichen passiert. Ja, was heißt das? Ja, ich weiß nicht, ob ich zeugungsfähig bin, dementsprechend oder nicht. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Deine Hormone sagen nichts darüber aus, ob du zeugungsfähig bist. Die Hormone bestimmen... Das heißt, ich müsste nur den Hormonspiegel... Na, das wäre zum Beispiel... Ich würde an deiner Stelle erstmal zu einem Arzt gehen, am besten zu einem Urologen. Ja. Und mal diesen... Einfach mal einen Hormonspiegel anfertigen lassen, damit er mal sieht, wie das alles aufgeteilt ist. Ja, aber ich denke mir halt, es müsste irgendwann nachlassen, weil ich kann mich erinnern, das ist seit meinem 10. Lebensjahr. Eben. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich meine, du bist ja erst 35. Das kann doch noch so lange andauern. Ich würde mich rundherum erstmal wirklich durchprüfen lassen. Einmal, was das Körperliche anbelangt. Wenn das Körperliche abgeklärt ist, wäre der nächste Schritt wirklich in Richtung Sexualtherapie zu gehen. Aber ich würde zuerst das medizinisch-körperliche abklären lassen. Weil ich hab ständig das Gefühl, dass ich den Kopf abends nicht zubekomme. Mhm. Das ist, ich denke, so oft praktisch über mich selber nach. Jetzt frage ich mich. Was nicht richtig ist, ja. was ich denke und das, was ich fühle, ja. dass ich vor 4, 5 Uhr morgens nicht ins Bett komme. Und dementsprechend sieht mein Tag aus. Du kommst vor 4, 5 Uhr nicht ins Bett? Ja. Stopp. Du kommst vor 4, 5 Uhr nicht ins Bett, weil? Nein. ich dieses Bedürfnis habe. Das ist, weil ich über mich selber nachdenke, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja, generell was nicht. Das heißt, da ist schon Leidensdruck auf jeden Fall da. Ja, schon seit ich würde sagen, seit mindestens 10 Jahren auf jeden Fall. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da was nicht stimmt. Peter, dann verstehe ich nicht, dass du noch niemals bei einem Arzt warst. Das ist, man muss sich offenbaren. Das ist nicht so meins. Verstehe. Aber dafür sind die Ärzte ja nun mal da, dass man das vor denen tut. Und das ist deren Job, sich das anzuhören. Ja, aber es ist halt, es ist eine Überwindung. Ja, ist mir schon klar. Ich will jetzt nur Mut machen, wenn du zu einem, also ich würde an deiner Stelle zu einem Urologen gehen. Das Problem ist auch, es gefällt den Frauen am Anfang. Ja gut, aber das ist ja, bei dir gefällt es ja nicht mehr. Ja, ja. Was sagt ja meine Freundin dann dazu? Naja, du sollst jetzt nicht zum asexuellen Wesen gemacht werden. Nee, das soll ja nur in einen Normbereich sich hineinentwickeln. Ne? Ja, aber was sagt meine Freundin, wenn ich auf einmal aus einer 2-Stunden-Geschichte eine 10-Minuten-Geschichte mache? Ja, aber so muss es doch auch nicht enden. Du kannst doch, wenn du einmal am Tag mit deiner Freundin also lange schläfst, ist es doch okay. Weißt du? Wenn dein Bedürfnis etwas runtergefahren wird, heißt das ja nicht, dass du in schnell 10-Minuten-Ding da ablegen musst. Also ich denke mir einfach so, dass mein Selbstbewusstsein darunter leiden könnte. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, weil ich halt denke, ich würde versagen. Das alles kann dir auch ein Arzt sehr schön erklären. Ich bin sicher, du wirst nicht versagen, wenn man das sensibel... Nee, ich meine für mich versagen. Nicht in dem Akt an sich versagen. Ja klar, deswegen musst du da seelisch und psychologisch auch ein bisschen hingeführt werden, dass das alles völlig normal ist, was an Hilfe geleistet werden könnte. Ja, und ich glaube halt, dass viele Psychologen, weil ich habe einen Freund gehabt, der war beim Psychologen und ich glaube nicht, dass man so schnell jemanden finden würde und dass ich halt nach einer Zeit einfach den Mut verlieren würde. Pass mal auf, lass mal nicht so viel sagen, was vielleicht sein würde und eventuell und hätten können. Mit Nachdenken, Kopf zumachen. Genau. Ich würde jetzt sagen, als erster Schritt, hör dich mal rum in deiner Umgebung, wo ein Urologe, ein guter Typ von Urologe praktiziert. Frag mal ein bisschen so bei deinen Freunden rum, irgendjemand wird schon einen kennen. Dann gehst du da mal hin und erzählst ihm das Problem. Und dann sehen wir weiter. Das ist mein erster Schritt. Okay? Ja. Dann werde ich das versuchen. Ja, und er kann dir dann, wenn das von da aus, wenn das Medizinische abgeklärt ist, dann wäre der nächste Schritt eine Sexualtherapie. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Das auf jeden Fall. Aber das müsste halt irgendwie gleichzeitig mit den anderen Suchtfaktoren. Ja, aber das hängt ja nur alles sehr eng zusammen. Ich würde mal gerne, fällt mir gerade ein, in Sachen Sexualtherapie, dich noch kurz beraten lassen von meiner Psychologin. Ja, gerne. Ja, kann ja nicht schaden, hast du noch ein paar Infos an der Hand. Ja, und gut, dass es dann eine Sendung gibt, auf jeden Fall. Sehr nett von dir, Peter, dass du sagst. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Ann-Kathrin, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Ann-Kathrin. So, meine Liebe, was geht's bei dir? Also es ist folgendermaßen, mein leiblicher Vater, der ist Alkoholiker und ich habe mehr oder weniger heimlichen Kontakt mit ihm. Das heißt, die komplette Familie meiner Mutter, inklusive meiner Mutter, weiß nichts davon. Die einzigen Personen, die davon wissen, sind teilweise meine Oma, mein Opa, halt seine Eltern, plus mein Partner. Wie lange hast du diesen heimlichen Kontakt schon? Seitdem ich 14 bin, also seit 6 Jahren. Ach, und so lange weiß deine Mutter darüber nicht Bescheid? Nee. Warum weiß deine Mutter nicht Bescheid? Ja, weiß ich nicht, weil es mir irgendwie unangenehm ist, ihr das zu sagen, weil ich denke, dass meine Mutter das nicht für gut heißen würde, beziehungsweise vielleicht auch, dass sie irgendwo enttäuscht wäre. Wie ist denn dieser Kontakt damals entstanden? Ja, es war so, also ich hatte eigentlich immer einen ganz guten Kontakt zu ihm und irgendwann habe ich den Kontakt mit 11 Jahren komplett abgebrochen, weil weil ich halt gemerkt habe, dass mit ihm was nicht stimmt und weil ich damit dann damals nicht klargekommen bin. Und mit, als ich dann 14 war, da war irgendwie ein Familienfest und meine Oma hat ihn eingeladen, ohne mir davon zu sagen. Und dadurch bin ich dann wieder auf ihn gestoßen und habe halt gemerkt, so ja, dass es mein Vater ist und dass ich irgendwo schon den Kontakt haben möchte. Ja. Wie oft siehst du ihn? Sehr selten. Also ich würde sagen, keine Ahnung, in einem Vierteljahr vielleicht ein, zweimal. Aber telefonischer Kontakt fast täglich. Ach so, telefonisch täglich? Ja. Wohnt ihr denn weit auseinander? Nee, überhaupt nicht. Nee. Wie kommt denn das, dass er euch ja nicht öfters besucht? Ja, dadurch, dass er Alkoholiker ist, ist er ständig betrunken. Ach so. Und oder nimmt andere Drogen und das ist am Telefon dann schon enorm anstrengend, wenn ich mit ihm spreche. Ich verstehe. Und das ist für dich natürlich auch eine schwere Belastung, dass dein Vater Alkoholiker ist und dass er sich selbst quasi kaputt macht. Ja, genau. Mhm. Aber andererseits kann ich mir wieder vorstellen, dass du für deinen Vater auch sehr wichtig bist. Ja, das ist ja genau das Problem. Mhm. Er hat jetzt 3 Monate lang Therapie gemacht und hat das auch Therapie gut durchgehalten. Mhm. Und da habe ich auch täglich mit ihm telefoniert und er hat mir jeden Tag gesagt, dass er so glücklich ist, dass ich mich so um ihn kümmere und ihm immer zuhöre und weiß ich nicht was. Und deshalb habe ich so dieses Pflichtgefühl, weil ich denke, es ist kein anderer wirklich da, er hat keinen anderen. Mhm. Und ja, dann fühle ich mich so verpflichtet halt auch mit ihm Kontakt zu haben. Was ist der Grund deines Anrufes an, Katrin? Dieses Gefühl der Verpflichtung oder dein schlechtes Gewissen deiner Mutter gegenüber? In erster Linie eigentlich das schlechte Gewissen meiner Mutter gegenüber und in zweiter Linie, wie ich damit umgehen soll. Also wie verhalte ich mich einem Alkoholiker gegenüber? Schwere Frage, letztendlich leicht beantwortet, aber immer ein sehr schweres Problem für Angehörige. Weil die Gefahr immer besteht, wenn ein Alkoholiker von sich aus nichts unternimmt, dass er die Angehörigen mit reinzieht. Mhm. Und dass man mit in diesen Sumpf, zumindest seelisch, psychisch, mit reingezogen wird. Ja, das merke ich ja schon. Ja, das ist immer sehr schlimm. Und irgendwann, ich sag's mal jetzt gerade mal schnell in der Kürze der Zeit, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als den radikalen Bruch zu vollziehen. Mhm. Das ist sehr hart. Ja. Was deine Mutter anbelangt, finde ich, dass du ihr das zumuten musst. Ich finde, du bist eine junge Frau von 20 Jahren und du hast ein Recht, mit deinem Vater Kontakt zu haben. Auch wenn ihr das nicht so passt. Ja. Das ist deine freie Entscheidung. Ja. Ich würde dir gerne gleich nach der Sendung noch einen Kontakt geben von einer Selbsthilfegruppe, wo Leute sich treffen. Das sind Angehörige von Alkoholikern. Ja, super. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Adresse für dich. Ja. Würden wir dich gleich nochmal anrufen an, Katrin? Ja, super. Du legst bitte auf. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. So, ihr Lieben, das ging ja schnell. Die erste Sendung ist schon wieder rum. In der Technik Thomas für dich. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR 1 Live und 1 Uhr 1 Festival. Und wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.